8. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Der Weihnachtsabend von Guy Maupassant, gelesen von Haya Il. Der Weihnachtsabend. Ach, geht mir mit dem Weihnachtsabend. Ich feiere ihn nicht, sagte der dicke Henry Templier in wütendem Ton, als ob man ihm eine Ehrlosigkeit zugemutet hätte. Die übrigen riefen lachend, »Warum wirst du denn so böse?« Er antwortete, »Weil mir der Weihnachtsabend den widerlichsten Possen gespielt hat und ich einen unüberwindlichen Abscheu vor diesem blödsinnigen Abend bekommen habe mit seiner albernen Fröhlichkeit.« »Wieso denn? Wieso? Ihr wolltet wissen? Na, da hört mal an. Ihr wisst noch, wie es vor 2 Jahren um die Zeit kalt war, so eine Kälte, um arme Leute auf der Straße gleich tot hinzuschmeißen. Die Seen fror zu. Auf den Trottoirs kriegte man Eisbeine gleich durch die Sohlen durch. Die Welt schien nicht weit vom Krepieren zu sein. Ich hatte damals gerade eine große Arbeit vor und lehnte alle Einladungen zum Weihnachtsabend ab, weil ich lieber die Nacht am Schreibtisch sitzen wollte. Ich aß allein. Dann fing ich an. Aber so gegen 10 hatte ich keine Ruhe mehr. Ich dachte an all die Fröhlichkeit überall in Paris. Dann tönte der Straßenlärm trotz alledem immer zu mir heraus und durch die Wand hörte ich die Vorbereitung meiner Nachbarn zum Abendessen. Ich wusste nicht mehr, was ich eigentlich arbeitete. Ich schrie Blech und ich sah ein, dass ich's nun ruhig aufstecken konnte, diese Nacht was Vernünftiges fertig zu kriegen. Ich ging ein wenig im Zimmer spazieren, setzte mich, stand auf. Ich unterlag eben auch dem ansteckenden Einfluss der allgemeinen Fröhlichkeit und ergab mich darein, klingelte meine Mädchen und sagte, »Angèle, holen Sie mir ein Abendessen für 2 Personen, Austern, einen kalten Rebhahn, Krebse, Schinken, Kuchen, dann bringen Sie mir 2 Flaschen Sekt raus, decken Sie und gehen Sie schlafen.« Sie gehorchte, wenn auch etwas erstaunt. Als alles bereit war, zog ich den Überzieher an und ging aus. Es galt, eine wichtige Frage zu entscheiden. Mit wem sollte ich soupieren? Meine Freundinnen waren schon eingeladen. Hätte ich eine haben wollen, hätte ich mich früher umtun müssen. Da dachte ich, du wirst zugleich eine gute Tat vollbringen. Paris wimmelt von armen, hübschen Mädeln, die nichts zu beißen haben und die nur einen noblen Kavalier suchen. Ich werde bei einer dieser Enterbten den Weihnachtsmann spielen. Ich werde rumbummeln, die Vergnügungsorte abgrasen, fragen, auf die Jagd gehen und suchen, was mir passt. Ich zog also los. Ich traf ja einen ganzen Haufen armer Mädel, die ein Abenteuer suchten, aber entweder waren sie hässlich, dass es einem gleich schlecht werden konnte, oder so dürr, dass sie sofort einen Eiszapfen geworden wären, wären sie stehen geblieben. Ihr wisst, ich habe so eine kleine Schwäche für die Dicken. Je fetter, desto besser. Eine Riesendame macht mich rein verrückt. Da entdeckte ich plötzlich gerade gegenüber vom Theater des Varietés ein Profil, das mir gefiel. Ein Kopf, dann vorn 2 Erhöhungen, die Brust sehr schön, die drunter erstaunlich. Ein Leib wie eine fette Gans, mich überfiel's. Und ich sagte mir, Gottes Donnerwetter, ist das ein hübsches Mädel. Eins musste noch aufgeklärt werden, das Gesicht. Das Gesicht ist das Dessert, das Übrige ist der Braten. Ich ging schneller, holte das herumbaumelnde Frauenzimmer ein und drehte mich unter einer Glaslaterne schnell um. Sie war entzückend, ganz jung, bräunlich, mit großen, schwarzen Augen. Ich lud sie ein, sie nahm ohne Zögern an. Eine Viertelstunde darauf waren wir in meiner Wohnung. Beim Eintreten sagte sie, »Ah, hier ist man gut aufgehoben.« Und sie blickte um sich mit sichtlicher Befriedigung, bei dieser eisigen Nacht Tisch und Bett gefunden zu haben. Sie war herrlich, zum Staunen hübsch und dick, dass mir das Herz im Leibe lachte. Sie legte Hut und Mantel ab, setzte sich und fing an zu essen. Aber sie schien nicht aufgelegt zu sein und manchmal zuckte es über ihr ein wenig bleiches Gesicht, als ob sie einen geheimen Kummer hätte. Ich fragte sie, »Du hast wohl irgendeine Unannehmlichkeit?« Sie antwortete, »Bah, ich mag nicht dran denken.« Und sie begann zu trinken. Auf einen Zug leerte sie ihr Glas Sekt, füllte es und leerte es wieder ohne Unterlass. Bald färbten sich ein wenig ihre Wangen und sie begann zu lachen. Ich war schon ganz verliebt und schmatzte sie ab, indem ich die Entdeckung machte, dass sie weder dumm, noch gemein, noch ungebildet war, wie die Mädchen von der Straße. Ich wollte Einzelheiten über ihr Leben wissen. Sie antwortete: Kleiner, das geht dich nichts an. Ach, eine Stunde später. Endlich nahte der Augenblick des Schlafengehens. Während ich den Tisch vordrückte, der vor dem Feuer stand, zog sie sich schnell aus und schlüpfte unter die Decke. Meine Nachbarn vollführten einen grässlichen Spektakel, lachten und sangen wie die Irrsinnigen. Und ich sagte mir, ich habe doch riesig recht gehabt, mir das schöne Mädel zu holen. Von Arbeiten wäre doch keine Rede gewesen. Ein tiefes Stöhnen klang, so dass ich mich umdrehte und fragte: Was fehlt dir denn, mein Kätzchen? Sie antwortete nicht, aber stieß weitere schmerzliche Seufzer aus, als ob sie fürchterlich zu leiden hätte. Ich fragte: Fühlst du dich nicht wohl? Da schrie sie plötzlich, schrie herzzerreißend. Ich eilte mit einem Licht herbei. Ihr Gesicht war von Schmerzen entstellt. Sie rang keuchend die Hände, während aus ihrer Brust ein dumpfes Wimmern klang, wie Röcheln, das einem das Herz bebte. Ich fragte erschrocken: Aber was hast du denn? So sag mir doch, was du hast. Sie antwortete nicht und fing an zu heulen. Plötzlich schwiegen die Nachbarn, um zu horchen, was bei uns los sei. Ich wiederholte: Wo hast du denn Schmerzen? So sag mir doch, wo. Sie stammelte: Ach, mein Leib, mein Leib. Mit einem Ruck hob ich die Decke auf und entdeckte: Sie kam nieder, liebe Freunde. Da verlor ich den Kopf. Ich lief zur Wand und trommelte daran mit den Fäusten, was ich nur konnte, indem ich rief: Hilfe, Hilfe! Die Tür ging auf. Eine Menge Menschen kamen herein. Herren im Frack, dekolletierte Damen, Pierrots, Türken, Musketiere. Dieser Einbruch verstörte mich derartig, dass ich nicht einmal imstande war, zu erklären, was los sei. Sie hatten irgendein Unglück vermutet, vielleicht ein Verbrechen, und begriffen nun nichts. Ich sagte endlich: Hier, hier, diese Frau, komm nieder! Da ward sie von allen betrachtet und alle gaben ihr Urteil ab. Ein Kapuziner vor allem behauptete, Sachverständiger zu sein und wollte der Natur zuvorkommen. Sie waren betrunken wie die Stiere. Ich dachte, sie würden sie tot machen, und stürzte ohne Hut die Treppe hinunter, um einen alten Arzt zu holen, der in einer Nachbarstraße wohnte. Als ich mit dem Doktor wiederkam, war das ganze Haus auf den Beinen. Auf der Treppe hatte man das Gas wieder angesteckt. Die Bewohner aller Stockwerke füllten meine Wohnung. 4 Kaiarbeiter machten meinem Sekt und meinen Krebsen ein Ende. Als man mich zu Gesicht bekam, kreischte alles laut aus, und eine Milchfrau hielt mir in einem Handtuch ein fürchterliches, runzeliges, faltiges, wimmerndes Stück Fleisch, das Töne von sich gab, wie eine Katze, mit den Worten entgegen: Es ist ein Mädchen. Der Arzt untersuchte die Wöchnerin, erklärte ihren Zustand für bedenklich, weil das Unglück gleich nach einem Souper stattgefunden, und ging, indem er mir mitteilte, er werde sofort eine Krankenwärterin und eine Amme schicken. Eine Stunde darauf kamen die beiden Frauen mit einem Paket Arznei. Ich brachte die Nacht in einem Lehnstuhle zu, viel zu erschrocken, als dass ich an die Folgen gedacht hätte. Zeitig am Morgen kam der Arzt. Er fand den Zustand der Kranken ziemlich schlecht und sagte mir: Ihre Frau, Herr. Ich antwortete ihm: Sie ist nicht meine Frau. Er fuhr fort: Also ihr Verhältnis, das ist mir gleich. Und er zählte auf, was sie an Pflege, Arznei und Diät brauche. Was soll ich tun? Das unselige Ding ins Krankenhaus schicken? Man hätte mich im ganzen Hause, im ganzen Viertel für einen Unmenschen gehalten. Ich behielt sie bei mir. Sie blieb 6 Wochen in meinem Bett liegen. Das Kind gab ich in Pflege zu Bauern nach Poissy. Es kostet mich heute noch 50 Francs monatlich. Da ich nun mal zu Anfang bezahlt hatte, so bin ich jetzt genötigt, bis an mein seliges Ende weiter zu blechen. Und später wird es mich für seinen Vater halten. Aber um das Pech voll zu machen, denkt euch, als das Mädchen wiederhergestellt ist, liebt es mich, liebt mich rasend, das Unglückswurm. Na und? Na und, sie war dürr geworden, wie eine Katze auf dem Dach, und ich hab's rausgeschmissen, das Gerippe, das mir auf der Straße auflauert, sich versteckt, um mich vorbeikommen zu sehen, mich abends anhält, wenn ich ausgehe, um mir die Hand zu küssen, genug sich anschmiert zum Tollwerden. Da habt ihr's, weshalb ich keinen Weihnachtsabend mehr feiern mag. Ende von Der Weihnachtsabend.